Die Gewerkschaft Verdi hat mehr als 20.000 Beschäftigte aufgerufen, die Arbeit niederzulegen. Sie will 6% mehr Lohn durchsetzen. Deswegen sollen Busse und Straßenbahnen nicht fahren und Kitas geschlossen bleiben. WDR aktuell aus der Region. Bahnreisende zwischen Köln und Düsseldorf müssen sich nach den Osterferien auf wochenlange Einschränkungen einstellen. Vom 9. April bis Mitte Mai will die Deutsche Bahn auf der meistbefahrenen Strecke Deutschlands Oberleitungen, Schwellen und 22 Kilometer Gleise erneuern. Für insgesamt rund 11,5 Millionen Euro. Peter Hild, WDR Düsseldorf. Der Regionalexpress 5 fällt zwischen Düsseldorf und Köln aus. Die Bahn rät Pendlern zum Beispiel auf den RE1, RE6 oder die S6 umzusteigen, die weiter zwischen beiden Städten fahren sollen. Allerdings nicht mit mehr Waggons, da die maximale Zuglänge laut Bahn schon erreicht ist. Viele Fernverkehrslinien werden umgeleitet, sodass zahlreiche Halte im Ruhrgebiet teilweise wegfallen, zum Beispiel in Bochum oder Essen. Am stärksten betroffen ist jedoch Düsseldorf, wo während der Bauarbeiten nur die Hälfte der planmäßigen Fernzüge halten werden. Und das Wetter in Nordrhein-Westfalen? Freundlich und trocken, so bleibt der Abend. Dazu ist es weiter sehr kalt bei höchstens 2 Grad. In der Nacht ist im Norden dann Schnee dabei. Die Werte gehen überall unter 0 Grad. Morgen geht's grau los. Vereinzelt fällt auch Schnee. Dann kann es glatt sein. Später zeigt sich aber oft die Sonne. Gütersloh und Remscheid kommen morgen auf 6 Grad, Aalen schafft 7. Der Mittwoch bringt dann Sonne, Wolken und Regen bis 8 Grad. Das war WDR aktuell. WDR 3 Hörspiel. Und es begrüßt Sie Dominik Josic. Herzlich willkommen. Am morgigen Dienstag wäre Bernd Alois Zimmermann 100 Jahre alt geworden, einer der bedeutendsten Komponisten des 20. Jahrhunderts. Anlässlich dieses Stichtags sendet WDR 3 in den kommenden Tagen Hörspielproduktionen, in denen die Musik großer Komponisten das Genre bereichert hat, so wie das Zimmermann selbst seit den frühen 50er Jahren auch gemacht hat. Den Anfang machen wir heute mit dem Komponisten Enno Dugend, der die Musik geschrieben hat für unser Hörspiel Diarium Macabrium. In der Geschichte geht es um das schon reichlich zerfledderte Tagebuch seines Großvaters, das der Autor Bernd Hackländer gefunden hat. Aufzeichnungen aus der Zeit des Ersten Weltkriegs. Ein sehr persönliches Bild der Jahre 1914 bis 1918, das zwar kein historisch verlässliches Bild liefern kann, entstanden ist eher ein akustisches Mosaik, das zeigt, wie der Großvater die Kriegszeit wahrgenommen hat. Diarium Macabrium, ein poetischer Rapport aus der Zeit, als die Stadtmauern schon nicht mehr geholfen haben. Im Wesentlichen zusammengestellt aus Ausschnitten aus dem Kriegstagebuch meines Großvaters, welches wenige Jahre nach seinem Tode den Mäusen anheimfiel. Später jedoch durch einen glücklichen Umstand wieder in den Besitz meiner Familie gelangte. Von Bernd Hackländer. Römisch 1. Die Personen und die Utensilien. Der Krieg ist ein herber Gesell. Er führt einen Koffer mit sich sowie einen Assistenten. Dieser reicht ihm zur Ermunterung der Teilnehmer und der Zuhörer von Zeit zu Zeit Bänder und Orden aus dem Koffer. Der Krieg tritt in den unterschiedlichsten Gewändern auf. Sein Gesicht ist das Bleichgesicht des Schreckens. Der Krieg nimmt Soldaten in seine Dienste und führt sie in ferne Länder. Auf das Feld der Ehre sowie ins Tal des ewigen Lebens. Wir sind mit lauten Hörern wahr. auf Befragen erklärt der Krieg, mit Karl May nicht verwandt zu sein. Der erste Soldat. Seine Apretur? Ein Gewehr, ein Uniform nebst Unterkleidern und Schuhzeug, ein Ranzen, zwei bunte Pulswärmer. Sein Mut? Ein Frischer. Seine Braut? Ist lieblich. Ihre Augen sind ein Strahlenhimmel. Zum Abschied hat sie für ihren Liebsten bunte Pulswärmer gestrickt und bleibt in der Heimat zurück. Seine Braut trägt den Namen Lieschen, sowie außerdem nach seinem ersten Heimaturlaub ein Kind unter dem Herzen. Später findet mein Großvater beim ersten Soldaten ein Abschiedsgedicht. Der zweite Soldat. Ist ein guter Freund meines Großvaters. Seine Apretur? Wie die des ersten, jedoch ohne Pulswärmer. Dafür mit einem güldenen Fingerreif und einem treuen Blick. Sein Weib? Hat zwei wundermilde Augen. Und hat braunes Haar. Es bleibt mit den Kindern zu Hause zurück und erhält zunächst Briefe zugestellt. Seine Kinder, von denen das Jüngste geboren wird, als er bereits im Felde ist, werden im dritten Jahr des Krieges ungeduldig und stellen der Mutter allerlei Fragen. Der dritte Soldat. Mit gleicher Apretur wie der zweite, außerdem noch sehr jung. Und ohne Furcht vor feindlichen Granaten. Der dritte Soldat. Liegt später neben meinem Großvater im Lazarett. Doch heilt die Liebe seiner Braut die größten Wunden. Mein Großvater trägt ein frisches Hurra auf den Lippen, den Ranzen auf dem Rücken und das Vaterland im Herzen. Seine Apritur entspricht der der übrigen Soldaten ohne Pulswärmer, versteht sich. Zusätzlich jedoch besitzt er ein Tagebuch. In dieses schreibt er eigene Gedichte und versammelt darin solche von seinen Kameraden. Unterhalb finden sich Angaben über Dienstgrad, Namen und Alter des Verfassers. Sofern dieser zu dem Zeitpunkt, da mein Großvater das Gedicht abschrieb, noch lebte, weisen die Tagebuchseiten Freiräume auf, welche von meinem Großvater später mit zusätzlich notwendig gewordenen Eintragungen über Ort, Tag und Art des Todes des Verfassers des Gedichts ausgefüllt wurden. Da selbst finden sich Angaben wie Mi, Ne, Gra, Naht, Splitter, Kopf, Schuss, Bauch, Schuss, Gas, An, Griff, Rohr, Kre, Pira. Im Verlauf des Tagebuches schreibt mein Großvater zahlreiche Siegeshymnen für das Vaterland und etliche Gedichte für seine Liebste. Eines davon, ich fand es auf der letzten Seite, ist von denen Mäusen, in deren liederlicher Obhut das Diarium zwei Jahrzehnte lang beträchtlichen Schaden nahm, besonders arg beschnitten und zensiert worden. Ich habe ihm darum den einzigen noch möglichen Titel »Akustisches Gedicht« gegeben. Im fünften Kriegsjahr hat er verweinete Augen und sehnt sich nach der Heimat zurück. Hier angekommen, heiratet er nach Beendigung des Krieges seine Liebste und zeugt mit ihr einen Sohn, wodurch sie später meine Großmutter wird. Der Kaiser ist ein freundlicher Herr und oft auf Reisen. Der Kaiser steht alten Überlieferungen zufolge mit Gott im Bunde, welcher mit ihm ist. Dr. Sibelius greift zu. Ist Herausgeber der wissenschaftlichen Buchreihe Erfindung und Fortschritt. Und Verfasser des Bandes 6, Erfindungen für besondere Zwecke. Erster Teil, Kriegstechnik. Der Oberlehrer Pole trägt sein Schärflein bei durch Merksätze, eine Arie und andere Geistesgüter. Der Depotverwalter hält gegen Ende des Krieges eine Neujahrsansprache. Als weitere Personen mit kurzen Auftritten sind zu nennen der liebe Gott, der allgegenwärtig ist und seinerseits mit dem deutschen Kaiser im Bunde steht. Ein Offizier, der in kaiserlichem Auftrag Kreuze von Eisen und Silber austeilt, im Tausch gegen allerlei Verlorenes. Die Mutter, die den Kindern des zweiten Soldaten Trost zuspricht. Ein Sternlein, das im Auftrag des ersten Soldaten eine Botschaft an Lieschen überbringt. Und ein reitender Bote, der uns etwas flüstert. Außerdem kommen vor 3 Merksätze fürs Leben. Meinem Großvater hinter die Löffel balbiert von denen Herren Oberlehrern und Rektoren. Erstens, meide Spiel und Trunk. Zweitens, vergiss das Beten nicht. Drittens, liebe Volk und Vaterland. Und diene treu dem Kaiser. Ferner ein akustisches Gedicht und die Jahreszeiten. Sie lassen sich vom Krieg nicht schrecken. Der Frühling entfaltet weiterhin sein blumig Gewand. Die Sommersonne scheint golden. Und erfüllt die Herzen mit deutscher Zuversicht. Über den Herbst wäre zu berichten, dass sein sterbendes Gold im Todesreigen wirbelt. 1918 wird er als ein Friedensherbst herbeigesehnt. Der Winter ist nass und kalt. Und in jedem Falle ein Verbündeter des Feindes. Wer hat dich, du schöner Wald, aufgebaut, so hoch da droben? Lebe wohl, lebe wohl. Die deutsche Eiche. Sie grünet auf welschen Höhen, wo oft schon der Feind ward bezwungen. Die deutsche Eiche. Sie kommt zweimal jährlich auf Heimaturlaub. Gegen Ende des Krieges seltener. Die dicke Bertha. Sie ist noch zu frisch in Erinnerung, als dass eine ausführliche Beschreibung notwendig wäre. Mit ihrem 42-Zentimeter-Mörser wurden 1914 die stärksten Festungen Belgiens und Frankreichs in Trümmer gelegt. Sie war ein beispielloser Erfolg der deutschen Waffentechnik. Römisch 2. Die Szenen. Szene Nummer 1. Das Schilderhäuschen, aus welchem der Oberlehrer Pole völlig geraten ist. Er singt. Die Arie des Oberlehrers Pole, vorzutragen mit Empfindung und Ausdruck. Mitreißend. Jedoch nicht so geschwind. Nun lässt der Krieg sein farbig Band wieder flattern durch die Lüfte. Kredenzet uns mit herber Hand die Rauch- und Pulverdüfte. Nun klirret laut des Kriegers Erz, rot blühen rings die Wunden. Gefallene, euch gilt mein Schmerz, wenn's sein muss in den rechten Stunden. Szene Nummer 2. Die Front. Im Hintergrund die typische Geräuschkulisse des Krieges, welche zurückgeblendet wird, nachdem der zweite Soldat einen eben erhaltenen Brief eiligst erbrochen und gelesen hat. Er tritt vor und singt die Ode von Vaters Glück im Felde. Hurra, hurra, lieb Vaterland, magst ruhig sein. Ein Junge schreibst du, liebes Weib, ein Junge angekommen, weiß nicht, wo ich vor Freude bleib, seitdem ich dies vernommen. Lieb Vaterland, magst ruhig sein, so hab ich laut gesungen. Nimm Vaterland, der jung ist dein, mit tausend Freudenzungen. Er macht plötzlich einen seitlichen Ausfallschritt in Richtung auf den lieben Gott zu, welcher seit Anbeginn in der Nähe steht und aufmerksam zuhört. Bring du mich, Gott, dereinst nach Haus. Dies ist mein täglich Flehen. So lange halt ich's gern noch aus, doch lass mich nur den Jungen sehen. Dr. Sibelius greift zu. Unvermittelt hinzutretend und zitierend aus dem Band 6, Erfindungen für besondere Zwecke, erster Teil, Kriegstechnik, Seite 217, unten. Ein Gewehrgeschoss hat meist eine andere Aufgabe als das Kanonengeschoss. Es ist mehr für lebende Ziele bestimmt. Hier nun ist zu sehen, wie das Pulver ins praktische Leben, besonders aber in die Kriegsgeschichte, Einzug gehalten hat. Inzwischen geht der zweite Soldat ab, um das freudige Ereignis meinem Großvater mitzuteilen. Wird jedoch beim Sprung in den Schützengraben von einer feindlichen Kugel getroffen. Dr. Sibelius greift zu. Besorgt. Und mit dem sachlichen Erstaunen des Wissenschaftlers. Da dröhnte es plötzlich los. furchtbarer als ein Donnerschlag. Mein Großvater, durch den Schützengraben heranpirschend, findet den zweiten Soldaten. Er durchsucht seinen Freund nach einem mutmaßlichen Abschiedsgedicht, findet jedoch keines. So holt er schließlich sein Tagebuch aus dem Ranzen, hockt sich neben den Toten und schreibt selbst ein Gedicht. Nun ist es Zeit für den lieben Gott. Von hinten tritt er an den Schützengraben heran und blickt meinem Großvater über die poetische Schulter. Ja, ja. Der erste Tote ist immer ein guter Freund. Er ist der, der einen güldenen Reif an der Hand trägt und auf einsamer Höhe vom braunen Haar seines Weibes und den strahlenden Augen der Kinder erzählt. Nach dem Angriff hat er ein Loch in der Brust. Dann blutet dem Freund und Soldaten das Herz. Edles Herz, alter Schinken, wer schlug dir den bleiernen Zapfhahn ein? Unterm fahlen Mondlicht glänzt an bleicher Hand der güldene Reif, welcher vom Freunde abgenommen und dem Weibe via Feldpost zugesandt wird. Dieses Verfahren wird unter kühnen Husaren ein letzter Freundesdienst geheißen. Ja, ja. Szene Nummer 3. Im Hause des zweiten Soldaten, anwesend sein Weib und seine Kinder. Mutter, wann kommt der Vater vom Krieg? Kinder, seid stille. Der Krieg, der Grausame, ging erst an. Weiß keiner, wann er enden kann. Keiner kann es sagen. Mutter, die Post bringt kein Brieflein mehr. Kinder, seid stille. Vater ist weit im Feindesland. Glaubt ihr, da sei eine Post zur Hand? Gute Nacht, ihr Lieben. Mutter, was sind deine Augen so rot? Kinder, seid stille. Kam mir wohl was ins Auge hinein? Denkt ihr gar, ich hätte geweint? Gute Nacht und schlafet. Mutter, was trägst du, ein schwarzes Gewand? Kinder, Kinder, seid stille. Der Krieg ist eine Trauerzeit. Sollt ich nicht tragen ein schwarzes Kleid? Lasst euch Liebes träumen. Mutter, was trägst du, den güldenen Ring, der des Vaters Finger geschmückt? Sein Reif ist nun hier, doch was nützt uns das Ding? Mutter, hol uns den Vater zurück. Szene Nummer 4. Im Lazarett. Jetzt hört man das Stöhnen der Verwundeten. Welches zurückgeblendet wird? Als mein Großvater anhebt zu singen. Der Lazarettballade, erster Teil. Kriegersheld, Marsch, Hurra, auf Tod und Leben, still, er träumt vom Schlachtenfeld, muss als Krüppel jetzt genesen, wo den Gram, den bitteren Schmerz, schöner wär er tot gewesen, ach, jetzt bricht ein liebend Herz. Ahnungslos an seinem Bette kniet die heißgeliebte Braut, feierlich und ernst die Stätte, wo sie ihn jetzt wieder schaut. Still er erwacht, Gedanken schweben, du bist hier, Geliebte, gemein. Ja, ich hier und du am Leben. Du bist mein und ich bin dein. Kaum ist lieb, ich will nicht klagen, aber sieh nur einen Arm. Still, ich könnt noch mehr ertragen, für ein Herz so liebewarm. Sieh, der Abend sinkt hernieder. Schlafe wohl, mein Herzenslieb. Bald, ja bald, dann kehr ich wieder. Mut, nur Mut, ich hab dich lieb. Standhaft hat er sich gehalten, doch jetzt, wo sie fort nach Haus, rinnen Tränen in die Falten, bitter weinet er sich aus. Schwester, Schwester, darf ich bitten, bringt mir Tinte und Papier. Heiß hab ich im Feld gestritten, aber heißer stritt ich hier. Länger kann ich's nicht ertragen, nimm dies Ringlein, please, zurück. Ach, nicht konnte ich dir sagen, wie gebrochen unser Glück. Nicht nur links den Arm verloren, auch das rechte Bein ist fort. Oh, wär ich doch nie geboren, aufgelöst ist unser Wort. Der Kreuzreim ist besonders im Volkslied und in der volkstümlichen Lyrik beliebt. Es sei in diesem Beispiel besonders darauf hingewiesen, welch treffliche Übereinstimmung zwischen Form und Inhalt dem Verfasser hier gelungen ist. Einerseits die Kreuzessymmetrie des verkrüppelten Soldaten, welche hergestellt wird durch eine jeweils unten rechts und oben links amputierte Extremität. Andererseits die damit korrespondierende Symmetrie der gekreuzten Paarreime, quasi also eine Intensivierung der Ausstrahlungskraft des lyrischen Bildes durch eine äußerst bewusste und kunstvolle Übernahme der Sinnstruktur in die Formstruktur. Der Lazarettballade, zweiter Teil. O seines treuen Herzens glühen, stets hat er nur an sie gedacht. Nun oftmals frische Blumen blühen, wenn vom Schlummer ihr erwacht. All seiner Nerven spannen, seiner Augen starren Gruß. Sind besiegt schon die Tyrannen? Sag doch, Schwester, was ist los? Langsam öffnet sich die Türe, es erscheint ein Offizier. Herr Kamerad, ich gratuliere. Sie, dein Kaiser, schickt mich her. Seinen Dank dir zu erweisen für Verdienst und Tapferkeit, bringe ich dies Kreuz von Eisen. Hals in Ehren, alle Zeit. Der Lazarettballade, dritter Teil. Eine Braut in weißem Schleier und den Myrtenkranz im Haar. Pfarrer zeugen Hochzeitsfeier, Krankenbett wird Traualtar. Und Gewiss auch die Granatfranzos ein Bein aus der Soldatenhos und schlugen Splitter, welch ein Harm, ihm auch noch ab den einen Arm. Kriegestrauung tief empfunden, weiht der Pfarrer dieses Paar. Liebe heilt die schwersten Wunden, macht Glieder überflüssig gar. Deutsche Frauen, deutsche Treue, deutscher Sinn und Edelmut. Goldig strahlen sie aufs Neue, lodern auf wie Feuersglut. Szene Nummer 5. Hier nun die letzte Seite des Tagebuches, dessen von Mäusen zerfressene Zeilen genannt sind: Akustisches Gedicht. Ich liebe dich, so wie du mich, dedim, dedim, am Morgen, noch war kein Tag, dedim, dedim, nicht teilten unsere Sorgen. Auch waren sie für dich und mich, dedim, dedim, ertragen, du tröstetest im dem, dedim, dedim, dedim, te klagen. Drum Gottes Segen, dem, dedim, dedim, dedim, te dadet, Gott schütze dich, dedim, dedim, dedim, dedim, uns beide. Szene Nummer 6. Der Depotverwalter, welcher wegen Verschiebung von Textilien und Lebensmitteln angeklagt, zum Weihnachtsfest aus Mangel an Beweisen jedoch wieder freigelassen worden war, hält für seine Kameraden die Neujahrsansprache 1917-18. Das Jahr ist nun zu Ende. Das Jahr voll Krieg und Not. Das Neue ist gekommen. Schon glänzt sein Morgenrot. Da denken wir, ihr Lieben, an Eltern, Weib und Kind, die still daheim geblieben, dieweil wir ferne sind. Gott gib uns Ruhm und Siegen und Glück im neuen Jahr. All Deutschland sei beschieden, Krieg jetzt und immer da. Szene Nummer 7. Lieschens Zimmer. Eine vom Mondlicht illuminierte Dachkammer. Auftritt. Vorsichtig sich hereinschleichend. Ein Sternlein. Und trägt das nachstehende Lied vor. Welches von meinem Großvater bei dem ersten Soldaten, einem gefallenen Infanteristen, gefunden wurde. Die Kanone schweigt. Aufs Blut gefällt die Nacht sich neigt. Die goldenen Sterne, sie blicken so traut. Wohl mancher sie heute zum letzten Mal schaut. Euch, Sternlein, euch leer ich mein Herze aus. Ihr bringt meine Grüße wohl gerne nach Haus und sagt's meinen Eltern, sie achten's wohl schon, dass an sie denkt ihr sterbender Sohn. Sagt's meinem Vater, dass der Schmerz ihn nicht drückt. Ich hab mir erworben das größte Glück. Und sagt's meiner Mutter, dass das Herz ihr nicht bricht. Fürs Vaterland sterben, das war meine Pflicht. In Lieschens Zimmer schleicht leise euch dann und sagt ihr, ich sei gefallen als Mann. Und wenn sie ist traurig, so habt auf sie Acht und sagt, dass ich sterbend an sie noch gedacht. Lieschen? Wie aus einem schlechten Traum im Bett hochfahrend, spricht mit tonloser Stimme den Monolog der geschwängerten Braut. Fest grub er seinen ehernen Griffel mir ein, doch fern der Heimat nun liegt der Hund begraben. Die Trennungsstunde schlug zu früh, doch Gott der Herr bestimmte sie. Sie legt sich wieder nieder, gräbt sich in die Bettdecke ein und schläft weiter. Szene Nummer 8. Sonett auf den inzwischen aus dem Lazarett entlassenen dritten Soldaten und seine junge Frau. Herr Doktor sagt, wie steht's um meinen Mann? Fragt an der Türe noch in leisem Bangen. Die arme Frau auf deren bleichen Wangen. Die Sorgenträne brennet niederan. Ja, liebe Frau, bedenklich er begann. Bis jetzt ist's wohl erträglich noch gegangen. Doch hat die Krise kaum erst angefangen. Und schwach an Kräften, sehr ist euer Mann. Gebt ihm ein Süppchen, rührt ein Ei hinein. Gebt täglich ihm ein Stückchen zarten Braten. Und ab und zu ein Schlückchen guten Wein. Der Doktor ging, nachdem er so geraten. Die arme Frau stand still im Raum allein und flüstert bang. Ein Süppchen, Wein und Braten? Szene Nummer 9. Ein Friedhof im Hintergrund. Mit letztem sporadischem Kanonendonner und allmählich verklingenden Gewehrsalven. Die nahen Geräusche der zusammenbrechenden Front. Der Krieg, gekleidet wie ein Soldat, drängt ungeduldig nach vorn, während sein Assistent sich am Tarnnetz seines Meisters zu schaffen macht und alle Mühe hat, die vor ihm liegenden Gegenstände, Schlüsselblumen, Osterglocken sowie ein Osterlamm, oben auf dem Stahlhelm im Netz zu befestigen. Endlich aber hält es den Krieg nicht länger. Nur mäßig getarnt stürmt er hervor und hebt an, das Osterlied zu singen, wobei er begleitet wird von Pauken und Schalmeien, die von unsichtbaren Helfern betätigt werden. Kriegsostern 1918. Der Krieg. Sonnenschein glänzt überm deutschen Land. Es grüßen die Wiesen und Henker, der Frühling entfaltet sein blumig Gewand, es winken die Fahnenschwänke, Schneeglöckchen bimmeln von Lenzesturm, Auferstehung den Toten, die einst in eisenklirrendem Sturm den Kugeln die hirnlose Stirne boten. Hört nur der ehernen Glockenklang, seht, wie sich öffnen die Grüfte, vermodernde Rippen Siegesgesang erobern die bleiernen Lüfte. Doch stille gestanden zur Hand das Gewehr und weiteren Kriegen entgegen. Lorbeer und Kümmel dem tapferen Heer, das einig noch nie unterlegen. Wir graben's mit ehernen Griffel fest ein. Die Sieger können nur Deutsche sein. Plötzlich wird er in seinem Vortrag von einem reitenden Boten unterbrochen. Welcher eine Nachricht entrollt und sie leise und in beinahe flüsterndem Tone verliest. Ihr Lieben, unter uns gesagt, das Wetter hier ist prima und das Essen vorzüglich. Macht tapfer weiter. Viele Grüße aus dem schönen Holland, euer Kaiser. Diarium Macabrium. Ein poetischer Rapport aus der Zeit, als die Stadtmauern schon nicht mehr geholfen haben. von Bernd Hackländer. Es sprachen Ingrid Kanonier, Ingeborg Engelmann, Wiltrud Fischer, Eva Garg, Renate Heilmeier, Ursula von Reibnitz, Bernd Birkan, Markus Burkhardt, Rainer Delventhal, Peter Eschberg, Reinhard Virchow, Bernd Hahn, Josef Meinerzagen, Harald Meister, Alwin Joachim Meyer, Ferdinand Muth, Jakob Peuss, Matthias Bronnier, Aljoscha Sebald, Wolf-Dietrich Sprenger, Michael Thomas, Jürgen Thurmann, Karl-Heinz Fietsch und viele andere. Ton Erhard Hafner, Technik Gabriele Neugroder, Musik Enno Dugend, Regie Friedhelm Ortmann. Jeden Tag ist Hörspielzeit. Immer ab 19 Uhr in WDR 3. WDR 3. Foyer. Schön, dass Sie sich mit mir im WDR 3 Foyer befinden. Vielleicht sind Sie ja auch gespannt, was sich hinter dem blumigen spanischen Namen La Vaca Mariposa versteckt, hinter einer Schmetterlingskuh. Gleich in unserem WDR 3 Konzert werden Sie mehr erfahren. Ich bin Cecilia Aguirre. Schönen guten Abend. Ne tuez pas cet animal, ou vous tuez l'écriture, les chansons, la poésie, l'amour, la peinture. Celui qui a vaincu la nuit, la brise, la pluie, la lune et le soleil. Yo conozco un animal que vive por el oriente. Come fruta, come pan, se chaparro de aguardiente. Hembra siempre anda con él. Por las sierras y los valles, ella le lava la hamaca mientras se recoge el ñame. No maten a ese animal porque mata la escritura, las canciones, la pintura, los poemas y el amor. Él es que venció a la brisa, noche, lluvia y luna y sol. No maten a ese animal porque mata la escritura, las canciones, la pintura, los poemas y el amor. Él es que venció a la brisa, noche, lluvia y luna y sol. No quieren vivir amargo, con penas y con dolor, pero solo da derecho que lo mate un cazador. Y tiros le va a dar el cazador a su presa. Solo quedará el sombrero que llevaba en su cabeza. No maten a ese animal porque matan la escritura, las canciones, la pintura, los poemas y el amor. Él es que venció a la brisa, noche, lluvia y luna y sol. No maten a ese animal porque maten la escritura, las canciones, la pintura, los poemas y el amor. Él es que venció a la brisa, noche, lluvia y luna y sol. La muerte del animal la lloran los muchachitos. Unos lo hacen en la iglesia, otros dentro del ranchito. Ayer mataron a tres, Pedro, Gonzalo y Facundo, por culpa del cazador que lo sacó de este mundo. No maten a ese animal porque maten la escritura, las canciones, la pintura, los poemas y el amor. Él es que venció a la brisa, noche, lluvia y luna y sol. No maten a ese animal porque maten la escritura, las canciones, la pintura, los poemas y el amor. Él es que venció a la brisa, noche, lluvia y luna y sol. La Vaca Mariposa, die Schmetterlingskuh, so fantasievoll nennt sich ein französisch-venezolanisches Trio um den Mandolinen- und Harfenspieler Cristóbal Soto und um die Sängerin und Klarinettistin Emmanuelle Sabi. Im vergangenen Februar erfüllten ihre heiter-melancholischen Volkslieder die Lutherkirche in Hamm. Und das komplette Konzert senden wir gleich um 20.04 Uhr hier in unserem WDR3-Konzert. Die ganze Liebe der Künstler gilt der Volksmusik Venezuelas. Sie ist trotz massiven Pop- und Reggaeton-Einsatzes im Lande noch sehr lebendig. Die Menschen tanzen vor allem in den ländlichen Regionen zu den lebhaften Joropos. Sie greifen auch zur kleinen Gitarre, das ist der berühmte Cuatro, und auf ihm intonieren sie die populären Arbeitslieder, die Tonadas. In ihnen werden zum Beispiel die Kühe in den Stall gerufen, ein Lieblingsmotiv in der Volkspoesie. Dazu Cristóbal Soto. Der Name La Vaca Mariposa hat etwas mit der Farbe oder den Flecken einer Kuh zu tun. Danach wird sie benannt. Lucerito, also kleines Lichtlein, heißt ein Tier, weil es einen Flecken auf der Stirn hat. Die Schmetterlingskuh besitzt große Flecken auf ihren Flanken, die von Weitem wie die Flügel eines Schmetterlings aussehen. Wenn die Kühe zum Melken gerufen werden, dann kommen sie ganz ruhig angelaufen, denn sie kennen ihre Namen. Se anda siempre en travesía, arrenda con montaña turupial, de serranía turupial. Yo me la paso paseando, de guachara la rompía, y no he podido encontrar memoria como la mía turpial. Mi señora me ha mandado que fuera a tierras morenas y que de allá le trajera la flor de la hierbabuena morena. Llovizna, llovizna, mala ya mi mala suerte, mala ya la suerte mía, llovizna. Ya se acerca el aguacero y mi cobija perdía, llovizna. serenos y celestiales serena, ojos negros y serenos, oscura que está la noche y se aproxima el aguacero, ojos negros. Canario, canario, canario, cantaba una melodía el canario en el limón. Y suelta un triste lamento, y suelta un triste lamento a mi pobre corazón, canario. Je rends grâce pour ce miracle de m'avoir fait renaître alors que j'étais morte, vive, après avoir aimé tellement, puis oublié, et de me faire connaître enfin un nouvel amour. Je rends grâce pour ce miracle. Presento ante la cruz este milagro. Presento ante la cruz este milagro de haberme muerto en vida y renacer, de haber querido mucho y olvidado, y darme como premio otro querer. Presento ante la cruz este milagro. Si hubiesen sido flores y no clavos, si hubiesen sido flores y no clavos, con los que castigaron al Señor, si hubiesen sido risas y no llantos, con los que tú premiaste a mi amor. Si hubiesen sido flores y no clavos. Thank you. Kommen Sie doch gleich mit mir in die Lutherkirche nach Hamm. In unserem WDR3-Konzert singt das Trio La Vaca Mariposa von den Naturschönheiten Venezuelas. Entstanden ist das Projekt, als die französische Sängerin, Klarinettistin und Schauspielerin Emmanuelle Sabi ein Stipendium bekam. Sie durfte sich einen bekannten traditionellen Musiker aussuchen und sie wählte Cristóbal Soto. Das Repertoire des Trios bewegt sich ganz im Folk-Stil der 70er Jahre und das ist vor allem durch den großen venezolanischen Sänger Simón Díaz geprägt. Cristóbal Soto. Simón Díaz war eine sehr wichtige und beliebte Figur in der Musiklandschaft Venezuelas. Zuerst war er als Schauspieler bekannt, später als Komponist seiner berühmten Tonadas. Die waren sehr gefühlvoll und hatten eine stark ländliche Ausrichtung. Venezuela ist ja ein Land, in dem die Menschen immer von woanders herkommen. Sie wohnen in der Stadt, kommen aber vom Land. Wenn nicht sie, dann ihre Eltern oder Großeltern. Die Lieder von Simón Díaz besitzen eine nostalgische Note und erinnern die Menschen an etwas, das viele kannten, aber verloren haben. Dafür wurde er geschätzt. Und deswegen ist es gut, mit unserem Repertoire an ihn zu erinnern. Que tristes parecen quejas. ¿Qué piensa la muchacha que pila y pila? ¿Qué piensa el hombre torvo junto a la vieja? ¿Y qué dicen campana de la capilla? En sus notas que tristes parecen quejas. Y esa luna que amanece alumbrando pueblos tristes, que de historias, que de pena, que de lágrimas me dice. Y esa luna que amanece alumbrando pueblos tristes, que de historias, que de pena, que de lágrimas me dice. Lebendige, authentische, poetische Volksmusik auf Harfe, Quattro, Klarinette und Kontrabass mit dem französisch-venezolanischen Trio La Vaca Mariposa und dazu Ausschnitte eines Konzertes des venezolanisch-kolumbianischen Duos Imaya. Das erwartet Sie gleich im Anschluss an WDR aktuell in unserem WDR3-Konzert. Eine kleine Kostprobe in unserem letzten Stück Don Andrés mit Cristóbal Soto auf dem Quattro. Ich verabschiede mich hier aus dem WDR3-Foyer und freue mich, wenn Sie mich gleich ins Konzert begleiten. Ich bin Cecilia Aguirre. Bis gleich.